gefällt uns aber hier. Oh, dann nehme ich mir, was ich brauche. Oh, doch, Manni, meine Allergie. Hast du bei mir auch? Nehmt euch, was ihr braucht! Na doch, Manni! Meine Allergie! Nehmt ihr so, dass ich auch, ey! Mitnehmen, so viel du tragen kannst, Alter! Das ist meine Anarchie! Das ist meine Anarchie! Wir nehmen uns, was wir brauchen! Das ist meine Anarchie! Tu dir das hier auch! Tu dir das hier auch! Meine Anarchie, tust du das hier auch? Der Domani ist meine Anarchie. Ich hoffe, ich bin nicht allein. Die Domani ist meine Anarchie. Tu dir das hier auch. Anarchie. Gib euch, was ich und was ihr braucht. Denn Egoisten gibt's ja auch. Die denken nur an sich. Die teilen mich. Oh.